بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben jetzt in den letzten beiden Predigten gesehen, dass die erste Frage, die Allah subhanahu wa ta'ala uns stellen wird am Tag der Auferstehung, am Tag des jüngsten Gerichts, die Frage nach unserem Gebet sein wird. Und nach dieser gewaltigen Frage werden vier weitere Fragen folgen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, so wie es bei Tirmidhi und Tabarani verzeichnet ist, von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, die Füße eines Dieners werden sich vom Abrechnungsplatz nicht bewegen, bis er nach vier Sachen gefragt wird. Nach seinem Leben, wie er es verbrachte. Und nach seinem Wissen, was er damit machte. Und nach seinem Vermögen, wie er es erwarb und ausgab. Und nach seinem Körper, für was er es einsetzte. Und die ersten beiden Fragen haben wir bereits kennengelernt. Die Frage nach deinem Leben, was du damit getan hast und auch nach deinem Wissen, was du damit gemacht hast. Und heute werden wir inshallah auf den dritten Punkt kommen. Nach der Frage bezüglich deines Vermögens, wie du es erworben hast und für was du es ausgegeben hast. Weil ihr müsst wissen, das Vermögen und der Besitz sind gewaltige Gaben, die Allah subhanahu wa ta'ala einem gibt. Es sind gewaltige Gaben, neben dem Reichtum an Kinder, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat, Al-Malu wal-Banuna zinatu al-Hayati al-Dunya. Der Besitz und die Söhne sind der Schmuck des diesseitigen Lebens. Und ihr seht in diesem Vers, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Besitz und das Vermögen als erstes erwähnt hat. Weil dieses Vermögen eine gewaltige Sache ist, was man hier im Diesseits bekommen kann. Aber nur derjenige weiß diese gewaltige Gabe zu schätzen, der die Grenzen Allahs kennt und der den Sinn und Zweck dieses Vermögens kennt. Der weiß, was er damit anzufangen hat. Und der weiß, warum Allah subhanahu wa ta'ala ihn vermögend gemacht hat und warum er ihm Geld gegeben hat. Derjenige, der den Sinn kennt, der weiß es zu schätzen, diese Gabe, weil diese ist zweifellos eine edle Gabe, aber nur dann, wenn sie in Hände gelegt wird, die rechtschaffen sind. Wenn Menschen rechtschaffen sind und die Grenzen Allahs kennen, und Allah subhanahu wa ta'ala ihnen auch Reichtum gegeben hat, das ist das Beste, was dir passieren kann. Weil du weißt es dann richtig einzusetzen und du wirst am Tag der Auferstehung einen gewaltigen Lohn dafür bekommen. Deswegen sollte ein jeder von uns wissen, dass er am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft gezogen wird, bezüglich seines Besitzes, bezüglich seines Vermögens, woher er es erworben hat, wie hast du das Geld bekommen, aus dem Verbotenen, aus dem Erlaubten, war es dir egal gewesen, hast du darauf geachtet, aber auch für was du es ausgegeben hast. Auch diesbezüglich wirst du am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft gezogen werden. Deswegen sollte das Herz eines Gläubigen sich fürchten und beben, wenn es dieses hört. Wenn ein jeder von uns hört, dass er diese zwei Fragen gestellt bekommt, dann sollte er bei jedem Cent, den er verdient, sich die Frage stellen, war es denn ein Verdienst gewesen, der erlaubt war? Oder habe ich dieses Geld verdient von etwas, was verboten war? Und für was habe ich das Geld ausgegeben? Jeden einzelnen Cent zieh dich deswegen zur Rechenschaft, weil du wirst bezüglich deines Geldes zur Rechenschaft gezogen werden. Deshalb sollten diejenigen, die ihr Vermögen mit Drogenhandel verdienen oder mit Hehlerware, indem sie geklaute Ware verkaufen oder mit irgendwas, was verboten ist, sie sollten wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie zur Rechenschaft ziehen wird. Deswegen sollten sie anfangen, sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen und schauen, dass sie ihr Vermögen reinigen, bevor ein Tag kommt, wo sie Rechenschaft ablegen müssen. Deswegen ist dies eine Aufgabe eines jeden von uns, weil diese Fragen werden gestellt werden am Tag der Auferstehung. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, der bei Bukhari verzeichnet ist, weil wie ihr wisst, ist Neid im Islam verboten. Und mit Neid ist gemeint, dass du etwas bei deinem Bruder siehst, was er hat, was Allah ihm gegeben hat, und du beneidest ihn diesbezüglich, indem du dir hoffst, dass er es wegbekommt und du dafür diese Sache bekommst. Das ist dieser Neid, der verboten ist. Aber es gibt eine Art von Neid, was erlaubt ist. Das ist, du siehst bei deinem Bruder etwas Gutes, was ihm Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, und du wünschst dir genau dasselbe, ohne dass es von ihm abgenommen wird. Das ist erlaubt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies für zwei Dinge erlaubt. Er sagte, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, es gibt keinen Neid außer in zwei Dingen. Es gibt keinen Neid außer in zwei Dingen. Jemand, dem Allah den Koran gegeben hat und er ihn die Nacht und den Tag hindurch rezitiert. Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Koran gegeben. Er kann den Koran auswendig. Er setzt es um, er hält es ein. Er rezitiert stets den Koran, sei es in der Nacht oder am Tage. Und du siehst es und du sagst, hätte Allah subhanahu wa ta'ala mir das auch gegeben, dann würde ich genau dasselbe tun. Das ist erlaubt. Und das zweite ist, und jemand, dem Allah Reichtum gegeben hat, dass er die Nacht und den Tag hindurch auf dem Weg Allah ausgibt. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn vermögend gemacht. Und er gibt es Tag und Nacht für das Erlaubte aus. Und hier darf man ihn auch beneiden, insofern, dass du dir wünschst, dasselbe zu haben, um genau dasselbe zu tun. Um genauso dein gesamtes Geld für das Gute zu geben und auszugeben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, der bei Ahmed und Tirmidhi verzeichnet ist, und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, auf drei Dinge hat der Erhabene Allah geschworen. Und das ist der Erhabene Allah, er bräuchte normalerweise nicht zu schwören. Aber er schwört hier an dieser Stelle, damit auch der Letzte begreift, dass dies Tatsache ist. Dass dies genauso ist, wie er sagt. Drei Dinge, auf die Allah subhanahu wa ta'ala geschworen hat. Dass der Besitz eines Dieners niemals durch Sadaqa geschmälert wird. Wenn du Sadaqa gegeben hast, wird dies niemals dein Vermögen verringern. Niemals. Und darauf hat Allah subhanahu wa ta'ala geschworen. Und darauf musst du vertrauen. Das heißt, auch wenn du 100 Euro vielleicht in der Tasche hast und 10 Euro davon spendest und du hast jetzt nur 90, glaubst du eigentlich von der Zahl her, ist es ja weniger geworden. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird diese 90 so viel segnen, dass du es für viele Dinge ausgeben wirst. Weil er hat geschworen, dass das Geld, was man für Sadaqa ausgegeben hat, dein Vermögen niemals verringern wird. Das heißt, das Erste, der Besitz eines Dieners, dass dieser niemals durch Sadaqa geschmälert wird. Und zweitens, dass Allah das Ansehen desjenigen vermehrt, der Unrecht geduldig erträgt. Ihm ist Unrecht getan worden und er war geduldig gewesen. Und Allah schwört, dass er diesem Ansehen geben wird. Und das Dritte ist, dass Allah jedem, der eine Tür, eine Art des Bettelns aufruft, er hat viel zum Leben oder er hat das, was er zum Überleben braucht, aber trotzdem geht er betteln. Und Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei dieser Sache. Er sagt, dass derjenige, der eine Türe des Bettens aufruft, Allah wird ihm dadurch eine Türe zur Armut öffnen. Derjenige, der hat aber trotzdem bettelt, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm dann die Türe zur Armut aufmachen. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter in diesem Hadith. Und ich erzähle euch Folgendes und behaltet es gut. Gewiss gibt es im Diesseits vierlei Menschen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich werde dir Sachen erzählen und merkst dir gut. Hier auf dieser Erde gibt es vier Gruppen von Menschen und jeder von uns gehört zu einer dieser vier Gruppen. Deswegen achte darauf, welches dieser vier Gruppen sind und such für dich die beste Gruppe aus. Er sagte, denjenigen Diener, dem Allah Reichtum und Wissen geschenkt hat und der in diesen beiden Dingen Allah, seinen Herrn, fürchtet und der mit seinem Vermögen die Verwandtschaftsbande pflegt und Rechte Allahs respektiert, dieser befindet sich auf der höchsten Stufe. Das Beste, was du bekommen kannst. Wissen und Vermögen. Wissen und du weißt, wie du das Vermögen, was Allah dir gegeben hat, einzusetzen hast. Du gibst es für die Familie aus. Du gibst es für die Armen aus. Du kennst das Recht Allahs bezüglich deines Vermögens. Also Zakat kennst du und gibst du aus. Der Prophet sagt, das ist die höchste Stufe. Dann derjenige Diener, dem Allah Wissen gewährt, aber kein Reichtum. Wissen hat er bekommen, aber der ist arm. Und der die beste Absicht besitzt und der sagt, er hat Wissen bekommen, aber hat kein Geld bekommen. Und er hat eine Absicht gefasst und er ist dabei ehrlich gewesen. Er sagte, wenn ich die Mittel dazu hätte, würde ich es so machen wie der so und so. Hätte Allah subhanahu wa ta'ala mir auch Geld gegeben wie der so und so, dem Allah subhanahu wa ta'ala Geld und Wissen gegeben hat, hätte ich genauso gehandelt. Ich hätte genauso für Allah ausgegeben. Und dann sagt der Gesandte Allahs, durch diese Absicht erhält er die gleiche Belohnung wie jener. Weil er aufrichtig ist in dem, was er gesagt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was in seinem Herzen ist. Und er weiß, hätte er ihm Reichtum gegeben, hätte er es genauso für das Gute eingesetzt. Und er wird belohnt werden. In beide Absichten bekommen denselben Lohn. Dann der Dritte, denjenigen Diener, dem Allah Reichtum, aber kein Wissen geschenkt hat. Er ist vermögend, hat aber kein Wissen. Er gibt gedankenlos seinen Reichtum aus, fürchtet Allah nicht, kümmert sich nicht um die Verwandtschaftsbande und missachtet die Rechte Allahs, dieser befindet sich auf der niedrigsten Stufe. Er hat Reichtum, aber kein Wissen und gibt es für alles aus. Für das Verbotene, ihm ist es egal. Außer für das Gute gibt er das nicht aus. Dieser ist der Schlechteste, der Schlimmste. Und dann der Letzte, derjenige, dem von Allah weder Reichtum noch Wissen verliehen wurde. Nichts hat er bekommen. Kein Wissen, kein Reichtum, aber schau, wie seine Absicht ist. Und er sagt, wenn ich reich wäre, würde ich wie so und so handeln. Hätte ich auch Geld, würde ich genau diese verbotenen Dinge tun wie der, der Geld hat, aber kein Wissen. Der wünscht sich das auch. Er will auch, wenn er Geld hat, Frauen haben, Alkohol trinken, Verbotenes tun, aber der hat nichts. Aber hätte er es, würde es genauso tun. Dann sagte der Gesandte Allahs, und durch diese Absicht tragen beide die gleiche Sünde. Der ist richtig arm dran. Weder hat er Wissen, noch hat er diesseits, noch nichts hat er. Aber wünscht sich, hätte er Geld, würde er genauso sündigen, und so kassiert er genauso. Deswegen seid gewarnt und wisst, so wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, jeder hier auf dieser Erde gehört zu einer dieser vier Gruppen. Deswegen schau, welche Gruppe dort angehört. Und wenn du zur ersten Gruppe angehörst, dann danke Allah subhanahu wa ta'ala dafür und bleib standhaft. Und zur zweiten ist auch noch gut, aber gehörst du zur zweiten oder zur dritten oder zur vierten, dann sieh zu, dass du schnell zurückkehrst, bevor die Tag der Auferstehung dann kommt. Und du sollst wissen, all das Vermögen, was du sammelst, all das Geld, was du sammelst, die Häuser, die du baust, die Autos, die du fährst, wenn du stirbst, wer nimmt das Geld? Wer nimmt die Autos, wer nimmt die Häuser? Nimmst du irgendwas davon mit? Das wird weiter vererbt. Das heißt, in Wirklichkeit gehört das alles gar nicht dir. Weil du hinterlässt es und andere geben es aus. Aber das Problem dabei ist, andere vergnügen sich mit dem, was du hinterlassen hast, aber du wirst diesbezüglich zur Rechenschaft gezogen werden, weil du hast es gesammelt. Und du hast es den anderen gegeben, deswegen wird dich Allah subhanahu wa ta'ala fragen, was du mit diesem Geld getan hast. Deswegen das, was du nach deinem Tod hinterlässt, ist nicht dein Vermögen. Das ist das Vermögen derjenigen, die nach dir kommen. Dein Vermögen ist das, was du für Allah ausgegeben hast. Weil das wirst du am Tag der Auferstehung vorfinden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, wem von euch ist das Vermögen seines Erben lieber als sein eigenes? Er fragte die Sahaba, was ist dir lieber? Das Geld, was du jetzt hast und ausgibst und isst, oder das Geld, was du hinterlässt später für deine Erben? Und die Sahaba sagt, natürlich unser Geld, das, was ich jetzt habe, das, was ich jetzt ausgebe, das ist mir lieber. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter, das eigene Vermögen ist das, was man an Gaben vorbringt, was man für das Jenseits ausgibt, und das Vermögen des Erben ist das, was man hinterlässt. Deswegen schau, jetzt hast du das Geld noch vor dir, deine Häuser, deine Autos, wisse, das, was du für Allah ausgibst, das ist dein Geld. Alles andere ist das Geld, was die anderen nach dir bekommen werden. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist, der Diener sagt, mein Geld, so hörst du, das ist mein Geld, das ist mein Auto, das ist mein Haus. Der Mensch neigt dazu, das zu sagen, mein Geld. Aber dann hör, was der Gesandte Allah sagte, doch er hat nur drei Dinge von seinem Geld. Das, was er wirklich besitzt, nur drei Dinge. Von dem Geld, was er hat, von den Häusern, von den Autos, drei Dinge gehören ihm wirklich. Das, was er gegessen und verdaut hat. Das, was du mit deinem Geld gegessen hast und verdaut hast, das war wirklich deins gewesen. Oder das, was er angezogen hat, bis es abgetragen war. Oder das, was er an Almosen gegeben hat, womit er es vorausgeschickt hat, um seinen Lohn im Jenseits zu erlangen, alles andere vergeht und wird den Menschen zurückgelassen. Diese drei Dinge, das, was du gegessen hast und verdaut hast, das war deins gewesen. Das, was du an Klamotten getragen hast, das war deins gewesen. Und das, was du an Spenden gegeben hast und auf dich am Tag der Auferstehung warten wird, das war für dich gewesen. Alles andere ist für die Menschen, was dir aufteilen werden, nachdem du dann gestorben bist. Und Aisha radiallahu anha, sie hat eines Tages, so wie es bei Tirmidhi verzeichnet ist, ein Schaf geschlachtet. Und dann hat sie alles von dem Schaf gespendet, bis auf eine Schulter. Und dann kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach Hause und fragte sie, was ist noch davon für uns übrig geblieben? Wir hatten ein Schaf gehabt, es wurde geschlachtet, ist was noch davon übrig geblieben? Und Aisha radiallahu anha, sie sagte, nichts außer der Schulter. Ich habe alles weggegeben, nichts davon übrig geblieben, bis auf die Schulter. Aber schon wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihre Denkweise geändert hat, um zu verstehen, was wirklich dir gehört. Er sagte zu ihr, nein, O Aisha, dann ist außer der Schulter alles für uns geblieben. Das, was du gespendet hast, das ist für uns übrig geblieben. Das ist das, was wir vorfinden werden. Diese Schulter, jetzt werden wir essen, dann ist es weg. Aber dieses andere, alles andere, was du gespendet hast, das ist das, was uns gehört. Das ist das, was wir am Tag der Auferstehung finden werden. Deswegen müssen wir das einfach uns begreiflich machen und verstehen, dass das, was wir für Allah ausgeben, das ist das, was wir besitzen. Und das, was wir sammeln und dann hinterlassen, wenn wir sterben, ist das, was die anderen besitzen werden, aber wir diesbezüglich zur Rechenschaft gezogen werden, weil wir es ja gesammelt haben und das den anderen dann überlassen haben. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt an anderen Stelle, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist, zweifellos, Allah ist rein und akzeptiert nur das Reine. Das soll heißen, wenn du spenden willst und du spendest von dem Geld, was du geklaut hast oder womit du im Drogenhandel dein Geld verdient hast, kannst du auch so viele Krankenhäuser bauen, wie viel du willst, so viele Moscheen, so, nichts wird davon Allah subhanahu wa ta'ala annehmen, kein Cent davon. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ist rein und liebt nur das Reine und akzeptiert nur das Reine. Ist es sauberes Geld, wird es von dir annehmen. War es schmutziges Geld, wird es dir zurückgeschickt. Deswegen achte darauf, dass das, was du verdienst, erlaubtes, sauberes, reines Geld ist, weil nur das wird Allah subhanahu wa ta'ala von dir akzeptieren. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, zweifellos, Allah ist rein und akzeptiert nur das Reine. Allah befiehlt den Gläubigen dasselbe, was er den Propheten befohlen hat. Der Habende Allah sagte, Ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu saliha, inni bima ta'maluna 'alim. O ihr Gesandten, esst von den guten Dingen und handelt gerecht. Gewiss, ich weiß über das, was ihr tut, Bescheid. Und er sagte, Ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. O die ihr glaubt, esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter in diesem Hadith. Und hier sollte sich jeder mal fragen, der Allah sallallahu alaihi wasallam stets um irgendwas bittet. Aber irgendwie merkt, seine Bitte wird nie angenommen. Er hat Probleme, bittet Allah, hilf mir, keine Hilfe kommt. Er wünscht sich irgendwas, sagt Allah, gib mir das, nichts kommt. Hör, was der Gesandte Allah sagt. Dann sagt er weiter in diesem Hadith. Dann erwähnte er einen Mann, also der Gesandte Allah, der aufgrund einer langen Reise ein ungepflegtes Äußeres hatte. Ungekämmte Haare, Kleider, weil jetzt zählt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Dinge auf, die, wenn du in dieser Lage bist und Allah bittest, wird deine Bitte erhört. Du bist zum Beispiel auf Reise, bittest Allah, deine Bitte wird erhört. Und er beschreibt hier einen Mann, der normalerweise alle Bedingungen erfüllt, damit seine Bitte erhört wird. Er sagt, er befindet sich auf einer langen Reise und sieht dementsprechend auch ungepflegt aus, weil er auf lange Reise ist. Und mit erhobenen Händen, das ist auch ein Grund, dass Allah deine Bitte erhört, dass du deine Hände hebst in den Himmel. Und dann sagt dieser Diener, oh Allah, er bittet seinen Herrn. Er will was von ihm. Aber jetzt kommt das Problem. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das Essen dieses Mannes war vom Verbotenen. Das Trinken dieses Mannes war vom Verbotenen. Seine Kleidung war vom Verbotenen. Und er ernährte seine Kinder vom Verbotenen. Wie soll dieser erhört werden? Wie soll dieser erhört werden? Normalerweise hat der alle Bedingungen erfüllt. Er ist auf Reise, hebt seine Hände, fleht seinen Herrn an. Aber dem war es egal, wo sein Geld herkommt. Ob verboten, ob es erlaubt, war ihm egal. Ob es verbotenes Essen war, alles war ihm egal. Ob es verbotenes Trinken war, ob seine Kinder vom Verbotenen ernährt werden, war ihm auch egal. Und dann hebt er seine Hände und glaubt wirklich, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm hören wird. Er wird ihn nicht erhören. Deswegen derjenige, der vom Verbotenen sein Geld erwirbt, braucht sich nicht zu wundern, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Bitten nicht erhört. Und derjenige, der mit Drogen handelt, mit geklauten Sachen kauft, verkauft und sich wundert, warum Allah subhanahu wa ta'ala seine Bitten nicht erhört, hier hast du die Antwort. Kehre zurück zum Erhabenen Allah, reinige dein Vermögen, damit Allah subhanahu wa ta'ala deine Bitten erhört. Und wenn wir uns heute die Lage vieler Muslime anschauen, dann sehen wir, dass es ihnen egal ist, wo das Geld herkommt. Hauptsache, er fährt ein dickes Auto. Wo das Geld herkommt, interessiert keinen. Weder interessiert es seine Eltern, solange er jeden Monat ihnen Geld gibt, noch interessiert es seine Frau, Hauptsache, sie wohnt in einem Riesenhaus, noch interessiert es die Kinder, weil sie alles bekommen, was sie sich wünschen. Aber dass es alles verbotenes Vermögen ist, interessiert sie alles gar nicht. Und wir sehen ja, wie gewaltig dieses beim Erhaben Allah ist. Und dann wird dieses Geld auch für Verbotenes ausgegeben. Und einige Dinge, für was man es ausgibt, sind zum Beispiel, was wir leider vor einigen Tagen hier wieder erlebt haben und worauf wir jetzt hier kurz eingehen wollen. Dass zum Beispiel das Geld für irgendwelche Scharlatane ausgegeben wird. Für irgendwelche Magier, Wahrsager. Und du sollst wissen, bevor du einen Magier oder einen Wahrsager aufsuchst und er dir dein Geld nimmt, hat er vorher deine Religion dir weggenommen. Deine Aqidah hat die dir genommen. Das Wertvollste, was du besitzt, deine Aqidah, deine Religion, das ist das, womit du Allah subhanahu wa ta'ala am Tag der Auferstehung begegnen wirst. Wenn er dir das weggenommen hat, hat er dir alles weggenommen und du bist verloren. Weil vor einigen Tagen ist hier ein Scharlatan aufgetreten, hier auf dieser Straße. Und hat sich als Gelehrter ausgegeben, trug einen Turban, Bart, war schön gepflegt, hat den Leuten hier auf der Straße irgendwelche Hadithe vorgelesen, irgendwelche Verse und hat von sich behauptet, irgendein Gelehrter zu sein, der bei Großen gelernt hat. Und dann hat er ihnen gesagt, wenn ihr zu mir kommt, ich habe Lösung für alles. Hast du Probleme mit deiner Frau, kommst du zu mir. Ich mache was und dann wird's wieder in Ordnung. Könnt ihr keine Kinder kriegen, komm zu mir, ich krieg das schon hin. Willst du, dass deine Tochter, die verdorben ist, wieder Jungfrau wird, kommst du zu mir, ich mache sie wieder Jungfrau. Hast du Probleme mit deinem Job, komm zu mir, ich besorge dir einen Job. Der ist alles geworden, Arbeitgeber, Arzt, alles ist der. Und in Wirklichkeit ist das ein Scharlatan, ein Magier, einer, der dir deine Religion wegnimmt. Aber dann ist es verwunderlich zu sehen, dass es immer noch Leute gibt, die hingehen und solche Leute aufsuchen. Wie oft haben wir hier Tauhid erwähnt? Wie oft haben wir das hier besprochen? Wie oft haben wir Sitzungen geführt, die Jahre gegangen sind? 2, 3 Jahre nur das eine Buch erklärt. Was ist der Tauhid? Und dann gehen Leute raus und sobald solche Scharlatane auftauchen, gehen sie zu ihnen hin. Und wenn wir wissen sollten, und leider viele wissen nicht, dass derjenige, der einen Wahrsager aufsucht, einen Magier, einen Scharlatan, einfach nur so aus Spaß. Ich stelle ihm eine Frage, einfach nur so aus Spaß. Ich glaube nicht an dem, was er sagt. 40 Tage werden von deinem Gebet nicht angenommen. 40 Tage lang werden deine Gebete nicht angenommen, auch wenn du betest. Du musst beten, aber es wird von dir nicht angenommen. Du kriegst keine Belohnung dafür, nur weil du aus Spaß zu ihm hingegangen bist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist, wenn jemand zu einem Wahrsager geht und ihn über etwas befragt, wird sein Gebet 40 Nächte lang nicht angenommen. Das ist derjenige, der einfach so hingeht. Aber gehst du dahin und fragst ihn, leg mir die Karten, lies sie mir im Kaffee oder im Tee oder keine Ahnung, wo da reinliest. Und du glaubst an dem, was er dir gesagt hat, trittst du aus der Religion aus. Du wirst ungläubig. Und das ist die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. So wie es bei Muslimen verzeichnet ist. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wer zu einem Zeichendeuter oder zu einem Wahrsager geht und ihm glaubt, der ist schon mit dem ungläubig geworden, was auf Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, herabgesandt wurde. Das war's. Aus. Du bist raus. Wenn du an dem glaubst, was er gesagt hat. Wenn das der Zustand desjenigen ist, der Fragen stellt, was ist denn erst dann der Zustand von demjenigen, der hier aufgesucht wird, so ein Scharlatan? Wenn du ungläubig wirst, wenn du nur an ihm, an das glaubst, was er sagt, was ist dann mit dem, mit diesem Magier, mit diesem Scharlatan? Der ist schon längst ausgetreten. Deswegen, wie könnt ihr solche Leute aufsuchen, die den Zorn Allahs auf sich gezogen haben und die Allah subhanahu wa ta'ala verflucht hat und die deine Religion nur haben wollen? Ihm geht es in erster Linie nur um deine Religion. Deswegen halt doch Abstand von diesen Leuten. Warum sucht er die, auch wenn er hier auftaucht, sagt ihm, dass er gehen soll. Aber sucht ihn doch nicht auf und fragt ihn, auch nicht aus Spaß, weil dann werden deine Gebete 40 Tage nicht angenommen. Das Einzige, was erlaubt ist, dass du zu ihm hingehst, um ihn bloßzustellen. Du stellst ihm eine Frage, aber nicht, um zu schauen, wie er antwortet, sondern um ihn bloßzustellen. Weil das tat auch der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte eines Tages zu Ibn Sayyad, er sagte zu ihm, ich habe etwas für dich verborgen, was ist es? Ich habe irgendwas versteckt, was ist es? Weil du behauptest ja von dir, das Verborgene zu kennen. Ich habe etwas versteckt, dann sag mir, was es ist. Um ihn bloßzustellen. Und das war Surat al-Dukhan gewesen. Und dieser Magier sagte, Duch. Der konnte das nicht aussprechen, der wusste nicht, was es ist. Das hat ihn verwirrt. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter und hat den Leuten gezeigt, er kann es nicht wissen. Er sagte zu ihm, scher dich weg. Du wirst deinen Rang nie überschreiten. Und sagst zu ihm, möge Allahs Fluch auf dich sein. Das ist das Einzige, was erlaubt ist. Und du sollst auch wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass wenn du etwas anbindest, der schreibt dir irgendwas auf und das bindest du um dich. Sei es die Hand mit diesem Auge oder irgendwas. Die Strafe wird sein, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer sich etwas umhängt, also etwas an sich bindet, der wird diesem überlassen. Du hängst es um, weil du Schutz suchst wegen etwas, Allah überlässt dich dieser Sache. Dann schau mal, wie du da wieder rauskommst. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen Hadith, der bei Tabarani verzeichnet ist, derjenige gehört nicht zu uns. Er schließt hier Leute aus. Derjenige gehört nicht zu uns, der nach einem Omen, gutes oder schlechtes Vorzeichen sucht oder für den ein Omen gesucht wird, der weissagt oder dem geweissagt wird, der Magie ausübt oder jemand darum bittet, für ihn Magie auszuüben. Das heißt, und das Gleiche gilt, und das machen viele Jugendliche falsch. Sie lesen in ihre Horoskopen, das ist genau dasselbe. Derjenige, der seine Horoskope aus Spaß einfach nur liest, seine Gebete werden 40 Tage nicht angenommen, nur aus Spaß. Und derjenige, der glaubt, was diese Wahrsager in den Horoskopen schreiben, der tritt aus der Religion aus. Deswegen seid gewarnt, das ist kein Spiel. Weil jeder von uns achtet auf jeden Cent. Pass auf, der will es mir wegnehmen, der will es mir wegnehmen. Aber wenn solche Magier aufkommen und die deine Religion wegnehmen, interessiert es keinen. Direkt geht er hin, verkauft seine Religion, verkauft alles, was er hat. Lies Horoskope, sucht Magier auf, Wahrsager, achtet auf eure Religion, weil ihr werdet am Tag der Auferstehung vor dem Erhabenen Allah stehen und er wird euch zur Rechenschaft ziehen und er wird euch auch diesbezüglich zur Rechenschaft ziehen, womit ihr euer Vermögen verdient habt und für was ihr es ausgegeben habt. Möge Allah uns vergeben und möge er uns vor solchen Scharlatanen beschützen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.